Teil 14 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ecki Tebi. Vogel Phönix. Eines Tags ging ein reicher Mann spazieren an den Fluss. Da kam ein kleines Kästchen geschwommen. Dies Kästchen nahm er und machte den Deckel auf. Da lag ein kleines Kind darin, welches er mit heimnahm und aufziehen ließ. Der Verwalter aber konnte das Kind nicht leiden, und einmal nahm er es mit sich in einem Kahn auf den Fluss. Und als er mitten darin war, sprang er schnell heraus an Land und ließ das Kind allein im Kahn. Und der Kahn trieb immer fort bis an die Mühle, und da sah der Müller das Kind und erbarmte sich, nahm es heraus und erzog es in seinem Haus. Einmal aber kam von ungefähr der Verwalter in dieselbe Mühle, erkannte das Kind und nahm es mit sich. Bald darauf gab er dem jungen Menschen einen Brief zu tragen an seine Frau, worin stand: »Den Überbringer dieses Briefs sollst du den Augenblick umbringen.« Unterwegs aber begegnete dem jungen Menschen im Walde ein alter Mann, welcher sprach: »Weiß mir doch einmal den Brief, den du da in der Hand trägst.« Dann nahm er ihn, drehte ihn bloß einmal herum und gab ihn wieder. Nun stand darin: »Dem Überbringer sollst du augenblicks unsere Tochter zur Frau geben.« So geschah es, und als der Verwalter das hörte, geriet er in Ärger und sagte: »He, so geschwind geht's nicht. Ehe ich dir meine Tochter lasse, sollst du mir erst 3 Federn vom Vogel Phönix bringen.« Der Jüngling machte sich auf den Weg nach dem Vogel Phönix, und an derselben Stelle im Wald begegnete ihm wieder derselbe alte Mann und sprach: »Geh den ganzen Tag weiter fort. Abends wirst du an einen Baum kommen, darauf 2 Tauben sitzen, die werden dir das Weitere sagen.« Wie er abends an den Baum kam, saßen 2 Tauben drauf. Die eine Taube sprach: »Wer zum Vogel Phönix will, muß gehen den ganzen Tag. So wird er abends an ein Tor kommen. Das ist zugeschlossen.« Die andere Taube sprach: »Unter diesem Baum liegt ein Schlüssel von Gold, der schließt das Tor auf.« Da fand er den Schlüssel und schloss damit das Tor auf. Hinterm Tor, da saßen 2 Männer. Der eine Mann sprach: »Wer den Vogel Phönix sucht, muß einen großen Weg machen über den hohen Berg, und dann wird er endlich in das Schloss kommen.« Am Abend des 3. Tags langte er endlich im Schloss an. Da saß ein weißes Mamsellchen und sprach: »Was wollt ihr hier?« »Ach, ich will mir gern 3 Federn vom Vogel Phönix holen.« Sie sprach: »Ihr seid in Lebensgefahr, denn wo euch der Vogel Phönix gewahr würde, fräße er euch auf mit Haut und Haar. Doch will ich sehen, wie ich euch zu dem 3 Federn verhelfe. Alle Tage kommt ihr hierher, da muß ich ihn mit einem engen Kamm kämmen. Geschwind hier unter den Tisch, der war rundum mit Tuch beschlagen.« Indem kam der Vogel Phönix heim, setzte sich oben auf den Tisch und sprach: »Ich wittere, wittere Menschenfleisch. Ach was, ihr seht ja wohl, dass hier niemand ist.« »Kämm mich nun«, sprach der Vogel Phönix. Das weiße Mamsellchen kämmte ihn nun, und er schlief darüber ein. Wie er recht fest schlief, packte sie eine Feder, zog sie heraus und warf sie unterm Tisch. Da wachte er auf: »Was raufst du mich so? Mir hat geträumt, es käme ein Mensch und zöge mir eine Feder aus.« Sie stellte ihn aber zufrieden, und so ging's das andere Mal und das 3. Mal. Wie der junge Mensch die 3 Federn hatte, zog er damit heim und bekam nun seine Braut. Ende Vogel Phönix.